Hand im Sommer die Nächte zu durchleben. Pan mit Drake auf Bahnsteig B. Lese eine Zeitung im Klo. Höre Stimmen im Untergrund. Mach dich irgendwo nützlich! Prenzlauer Berg, Prometheus, war ein Alki und machte Feuer am Arsch. Zerbrochener Lippenstift am Grund einer Reisetasche, roter Lotus im Speichel, Indus, Treibe, Küsse, Treibe, das Rammel im Bauch der Zeit. Thank you. begierenden Tänzer auf den Kreuzen. Verschrottete Abhörgeräte im Luftschacht. Ich fand mich wieder im Papierkorb, löste die Fahrkarte und bekannte mein Ziel. Die Peitschenlampe schlägt die Schatten zurück in die Körper. Mein Kopf rollt über meinen Kopf, mein Kopf rollt über meinen Kopf, mein Kopf rollt über meinen Kopf. Mein Kopf rollt über meinen Kopf. Wer kennt schon das Leben der Nacht in den Schwänzen der Knaben? Fürsten des Menschblut. Reiß die Kleiderhaut vom Seelchen. Lieb dich tief drin. In der Küche allein bei Kaffee. Die Freunde schlafen schon. Im Regal eine Löschblattphilosophie. In Leder gebunden. Zarte Streifen von Schweiß bleiben. Laserstrahlen, Autoren, Gekicher. Ich suchte in der fremden Wohnung nach Schnaps und fand einen Spiegel mit dem Bild. Durwand. Die Frau fühlt sich und meine Vorhaut zurück. Gern Ritze erleuchten schlaflose Bäuche vor dem Bett. Erleichtert sich ein Raum um 10 Liter Blut. Du dich zu Hause in der Konserve? Das eine Rost löst sich in Rauch auf. Der andere Rauch steigt nicht. Kain und Abel hauen uns in die Pfanne. Fress die blaue Bühne. Weck dich ab vom Tisch. Kehle mit Schlüpfern. Fang den Köder. Nimm mich, wie ich komme. Im Osternest tickt die Eieruhr. Romantisches Heil unter alten Illustrierten, der Toten des Zweiten Weltkriegs kotzen, in die Träume und scheißen Denkmale. Schecke das Rennen gemacht. Urkunden für die besten Rassezüchter. Mein Fell ist zum Teufel. Vielleicht machen wir es noch eine Weile. Es ist ein langer Weg bis zum Boxberg. Aus den Mundwinkeln wachsen endlose Lineale. Wir nehmen uns Maß und Filter mit kippenden Achten.